Berlin 2016, Spezialist mit den Styles. Ich bastel an meinem Stoff, bis die Masse hops. Bau die Bretter fetter, geh dann rauf, breche Lattenrost. Ich bastel an meinem Stoff, bis die Masse hops. Bau die Bretter fetter, geh dann rauf, breche Lattenrost. Ich bastel an meinem Stoff, bis die Masse hops. Bau die Bretter fetter, geh dann rauf, breche Lattenrost. Dieser Mann hier ist ein Schrank, niemals was gestopft. Alles was ich mache, Boss, Prost drauf, Masse drauf. Sie dachten, ich hätte es geschafft, sahen ich Hassel noch. Musen sah mich suchen nach der Freier David Hasselhoff. Ich ließ mich treiben wie eine Flaschenpost. Dachte oft, ihr sagt, ihr wollt den krassen Stoff, hab ich doch. Was, Megalo, keiner ist der Motherfucker außer ihm. Der Afro-Attack kommt undercover aus Berlin. M.E., der mieseste Styler, Musikdesigner wie sonst keiner. Verdiene den Preis als Elite-Reimer. Rap ist mich, die Rapper hassen, Rap ist mich, die Leute lieben. 2016 wird die deutsche Rap-Geschichte neu geschrieben. Eine Szene, alles ficken, kein Gerät, alle wissen. Style belegt, ich kann als bitten. Kleine Baby, Mamas titten. Dein Gehirn muss nun diese Hantel heben. Beherrsch mehr Flows als du in deinem ganzen Leben. Hörst, siehst oder hast, hörst, liebst oder lass. Schwör, fließt oberkrass, burnt mies oder was. Ich bin wie, ich bin was, ich beschäftige diesen Raps. Fans vor der Bühne feiern, passen mir Grass. Mach das Best, set den Tracks mit Collage von diesem Dance. Dillinger, mein Korrupt, bring immer rein mit Top. Du weißt, du weißt, du weißt. Und wenn du nicht wusstest, weißt du jetzt. Ich trete alles klein in der Arena, fix in 0, nix. Gib dir Kult-Songs als Mix, auf ewig bleib ich da als Trainer. War ein kleiner Dealer, ich verteilte damals Zehner. War bereits da mieser mit den Zeilen als fast jeder. Jetzt läuft mein Sound zugleich seine Tanzarmee, aber keine Macarena, schwarzes Styling, Undertaker. Seht mal, verkaufe solchen reisender Vertreter. Dieser eine Mann, da macht sogar die Reime anderer Edler. Neues Zeitalter, wie ich schreibe Castaneda. Sie hängen an meinen Eiern, so wie Greise am Katheter. Ich dreh die Zeit zurück wie eine Reise nach Pangea. Steh bis jeder weiß, ich hab den Mega Drive, ich mach das Sega. Ein paar Feinde, ein paar Hater, alles keine Parameter. Die macht es mit mir, schwarzer Lord, reimen da Darth Vader. Steh für Reinheit, Kammerjäger. Ein-Mann-Movement, bin für die meinen Arbeitgeber. Dank mal deinem Vater später. Ich bin wie, ich bin was, ich bin der Beste, jeder flext. Denke wie ein Dealer, ich vercheckte dir mal Packs. Texte immer fresh, bin das rappende Gesetz. Und ich piss auf alle Rapper, vorher ess ich Kellogg's Max. Ich bin wie, ich bin was, ich bin Chef mit diesen Raps. Fans vor der Bühne feiern, passen mir Grass. Mach es best, seit die Tracks mit dem Collage von diesem Dance. Dillinger, meine Corrupt, bring immer rein mit zum Top. Du weißt, ah, du weißt, du weißt. Und wenn du nicht wusstest, weißt du jetzt. Ah, yeah, aha. Gany Stallion, auf ewig, Musa Mama Kati. Mega Loco. Okay, das war's. Yeah, das ist gut, Mann. Köln 808 STF. Grüße gehen raus an Mega Lo. Krasseste Bilder wie GoPro. Lass es regnen, baby. Yeah. The hardest working man in show business. Yo, work hard. Feels so good to be back. Meine Zeit ist gekommen, deine Frau noch nie. Guck, wie ich Feinde aus noch sie. Ich kille keine Autopsie. Ich bin. Meine Zeit ist gekommen, deine Frau noch nie. Guck, wie ich Feinde aus noch sie. Ich kille keine Autopsie. Ich bin. Meine Zeit ist gekommen, deine Frau noch nie. Guck, wie ich Feinde aus noch sie. Meine Zeit ist gekommen, deine Frau noch nie. Guck, wie ich Feinde aus noch sie. Ich kille keine Autopsie. Ich bin es keine Raubkopie, das originale Masterband. Am Morden nahm jetzt nach verlangter Morgen nach der Tat verschwand er. Ich besorge harte Bastard Ganja, mach den Kurs und mach den durch dein Ohr. Die Fahrt ins Lalaland, klar, rote Pille, große Zwille. Headshot, die Brille, Todesstille. Trat an vor ihr Grab und sprach das Mantra. Obst, Amarille, Arom, Vanille. Große Pupillen, Vision der Mille. So wie Skill ist der bloße Wille. MOA 2-1, wo ich chille. M, eine Stadt sucht deinen Mörder. Land sucht deinen Regenten. Fahren zu seinen Menschen. Handbuch, Reimsequenzen. Kein weißer Bart und roter Anzug beim Beschenken. Kein Anflug eines Angstschubs, kein Handtuch, kein Beenden. Jahrelang nur kleine Tänzchen. Kein Anruf, dieser Gang sucht seine Grenzen. Ich fand Mut, so wie Strand tut Heim zu denken. Die Angst tut Geist beschränken. Ihr Verstand tut alles, nur kann ich den Drang zu schreien bekämpfen. Das verlangt vor einen Krämpfen. Der Klang dur, das ganz gute Handspur. Von Standspur mit Sanduhr, ein Langflur zu dann nur die Pfandtour. Von Kampfschwur mit Handschuh zu Schlammpur mit Shampoo. Das Mammutfell kriegt samtig weiches Glänzen. Die Anmut entstand durch reiche Lenden. Band zu Tribal Dance, schon ganz entspannt zu weißen Dämpfen. Kam mit Licht zurück von drüben, frisch zurück vom Brüten. Ähnlich wie ein frisch geschlüpftes Küken. Ihr wisst, ihr müsst noch üben. Alle wollen sie Rambo sein und kämpfen. Im Kampf glorreich Legenden, Mangos teilen mit Händen. Ich starte durch wie Lambo, keine Bremsen. Ihr denkt, ihr seht nicht richtig, doch ihr seid gut wie Monsantos kleine Pflänzchen. Was? Was geht ab, das ist euer bester Freund, KWL, SAVS, Kuse, Wasch, der King of Rap und Megalo und ich, wir kennen uns schon fast ewig, daher ist der Titel sehr gut gewählt, auf ewig, der dritte Teil der unglaublich geilen Mixtape-Reihe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du aus meinem Song gemacht hast. Viel Glück mit dem Projekt, lass es krachen, lass es krachen. Peace. King Ku, Megaloco. Rapper biten M's, Raps könnt ihr klauen. Wenn du nicht siehst, was geschieht, kämpft die Braun. Es klingelt bei meine kein Handy-Sound. Megalo, der King of Rap, Dicker. Ey, Rapper biten M's, Raps könnt ihr klauen. Wenn du nicht siehst, was geschieht, kämpft die Braun. Es klingelt bei meine kein Handy-Sound. Megalo, der King of Rap, Dicker. Du Hemd, hör mal. Diese möchte gern N-Wörter. Wenn ich den Piss an eine drücke, bang, bang, Worldstar. Bin der Man First Class, weil ich reim kein Matthias. Nike, kein Adidas. Scheiß mal auf die Style meiner Sneakers. Werd nicht definiert durch Marken. Hab mich definiert durch Taten. Und nicht resigniert, als die Sicht fehlte. Hier hab ich Licht generiert, dass es blitzt, während wir durchstarten. Mächtiger Sound, mein Gemächt ist am Baumeln. Rundum Schelle zurück in das letzte Jahrtausend. Grips tanken frisch in die Kuhpunkt. Rückhand zurück in die Zukunft. Dieses Stück fand zurück in die Booth und sorgt gleich für Empörung. Ist für Zeit für eine Krönung. Geisterbeschwörung über irdische Raps. Du likest den Beistand des Höchsten über irgendwelche Apps. Rap Genius, Sound des Tages. Weißer Rauch überm Haus des Papstes. Im Sound raus, bounce drauf, brauchst Pilates. Ich brauch Raum wie ein Wau-Wau-Auslauf. Braucht Traumhausbau, braucht viel Bares. Der Rauch kraut raus, schlaucht, kauf wie Sales. Mein Programm macht dich schlau wie Artist. Die Szene hier vertraut dem Artist. Mir, ey. Rapper biten M's, Raps könnt ihr gern. Wenn du nicht siehst, was geschieht, kämpft die Braun. Es ging bei meine kein Handy-Sound. Megalo, der King of Rap, Dicker. Ey. Rapper biten M's, Raps könnt ihr gern. Wenn du nicht siehst, was geschieht, kämpft die Braun. Es ging bei meine kein Handy-Sound. Megalo, der King of Rap. Ich schwör, ich mach Raw, schieß Zeilen und zerstöre das Ohr. Vernichte alles, was es hörte davor, werde zum Nerd im Labor. Big Bang Theorien entwickelt, Daniel Düse Trieb in nem Kittel. Morbid ist mein Viertel, 2-1-7 das Drittel. Dieses Lied ist mein Titel, ich bediente mich verschiedener Mittel. Klassiker, Alben, Premium Lieder. Waffen, Gewalt und Alien Krieger. Check die Wikipedia Vita, hab alles geknallt in jedem bisherigen Feature. Steht nicht drin! Kein Disrespect, ich flex nur die Textur. Stehe aufrecht wie 6 Uhr, ich stehe aufrecht wie Juristen. Flex wie Nudisten, Brett liegt relaxed wie Buddhisten. Leg Rapper auf Eis wie Eskimo-Mützen. Und 6 Kilo Fisch, denn der Rap fließt so frisch. Schreibt Geschichte, ersetzt die Chronisten. Krieg Respekt, ihr checkt jetzt, dass ich die 6 minus 5 bin. Rede mit Gewicht plus, leg es in den Rhythmus. Simpler Hebelmechanismus, alter Schwede, Jesus Christus. Ich magnete mit dem Diktus, doch erzähl es nicht dem Fiskus. So auf ewig ist der Licht. Fuß meine Seele wird in Vetus, Amen. Korae, Schlüsselkind. Korae, Schlüsselkind. Korae. Korae, Korae, Schlüsselkind. Busy Fat Remix represent Megalo. Auf Mixtape Nummer 3. Yeah. Die Karten sind gelegt und sie legen dir es da. Es wär nicht so wie es ist, wär es damals nicht gewesen, wie es war. Verblasste Wörter streben nach Bedeutung. Verhasste Körper streben nach Betäubung. Verblasste Wörter streben nach Bedeutung. Verhasste Körper streben nach Betäubung. Verblasste Wörter streben nach Bedeutung. Verhasste Körper streben nach Betäubung. verlangen die stillbar Atemzugluft aus. Vergangene Bilder malen die Zukunft aus. Mechanische Erfindung, magische Verbindung. Ich war da, vernahm den Wind und kam und sah bis zur Erblindung. Hörte bis zur Taubheit, hörst du nicht, der Körper will ne Auszeit. Hör nicht, wie der Mörder sich ins Haus schleicht. Hör nicht, obwohl Hörbares nicht ausbleibt, wenn der Hörer nicht den Sound hält. Kopfhörer hörbar nur, wenn's aufbleibt. Fühlbar, wie es zugeht, wie ne Tür, in der ein Fuß steht. Später war es zu früh, früher war es zu spät. Folge deinem Volk und werd der Führer, der der Crew fehlt. Erfolgte kein Erfolg und fand das Gold in einem Blumenbeet. Keine Verfolger in der Folge, weil der Zug steht, als ob ein Schuh fehlt. Bleibt die Frage, ob es gut geht. Der Fluss des Ganges, wie der Fluss des Ganges. Weiß nicht, ob genug Luft im Tank ist. Reicht es, bis der Unterschlupf verlangt ist. Der Kummer Brust im Antlitz. Der Hunger mustert unter Druck erlangt ist. Die Kunst erkundet rundherum des Randes. Bleibt der Kopf noch unverwundet, auch wenn untenrum erkrankt ist. Unser Verstand ist Wunder und Verdammnis. Oder ist er nur ein Unfall unseres Handelns? Über uns die Zukunft, unter uns Vergangenes. Betrachte alles um dich rum als ganzes 360 Grad im Panorama. 365 Tage lang, nun ja, da alles vergessen, alles verraten an Trojaner. Nein ist deine Waffe, Wein bleibt in der Karaffe. Die Erbse ist zu klein, anscheinend sie bleibt in der Matratze. Ist das Glück ne Hasenpfote oder eine Bärentatze? Oder beides, während ich taste, werd gereinigt, während ich faste. Heile, während ich raste. Finde meinen Weg, spür nicht die Eile, während ich haste. Kein Gewicht erlassen, ein Gesicht. Ist kein Gesicht, zwei Gesichter Masken. Bin ich mit meinem Gesicht verwachsen, nur das scheine ich zu erwachen. Undurchsichtig, der Körper bleibt im Licht der Schatten. Trete aus der Masse, neues Leben aus der Asche. Das Leben wird dir alle Karten legen, auch paar Ass, auch paar Ass. Schlüssel, Kind. Schonungslos und ohne Boden. Keine roten Rosen, das nicht wünscht dir was für Teasy, Genetik und toten Hosen. Ich habe lang gebraucht, gab keinen Erfolg, dachte dann ist aus. Hab nicht mehr dran geglaubt, doch war zu tief drin, kann nicht raus. Dann kam der Deal, kam ins Spiel, jetzt der Mann im Haus, keine Pantoffel. Meister die Sprache einer Kartoffel, schreibt die Erfahrung von meinem Strong. Es waren harte Zeiten, Jahre Zweifel, gerade bleiben, klar entscheiden, vieles erst danach begreifen. Lage bleibt ein Fragezeichen, aber weiter Fahrt beschreiten, werden die Tage weichen. Es waren harte Zeiten, Jahre Zweifel, gerade bleiben, sie es endlich mal begreifen. Es waren harte Zeiten, Jahre Zweifel, gerade bleiben. Ich habe für den goldenen Klang geschürfte Minen. Bin dran wie mit Termin, bring den Wandel für Berlin wie an die Randbezirke ziehen. Kann ich wirklich dienen, glaube andere würden fliehen. Gern ihr legt das Feuer und ich halt die Hand für das Team. Ich will nicht mehr verhandeln für nen Stream, was für gratis. Du zahlst doch auch beim Tanken für Benzin. Edelstein und da vielen Stein, tight mit dem Wheel. Krieg ich's Mike, muss ich's gleich filetieren. Du weißt, ich will das Sein zelebrieren. Fein, fein selektieren, Style, jeder Reim rein, Medellin. Meine Zeit kommt durch reifen Delfin. Weite Reise, kein Philippin. Wege des Herrn unergründlich. Lege den Vers und erfind nichts. Wie gerne wär mein Herz schmerz unempfindlich. Zu viele Freunde verloren auf diesem Weg. Zu viele Träume verflogen auf diesem Weg. Zu Krieg der Teufel, Dämon auf ihren Weg. Vieles täuscht verlogen, nicht wie es seht. Dieser Weg, es waren harte Zeiten. Jahre Zweifel, gerade bleiben, klar entscheiden. Vieles erst danach begreifen. Lage bleibt ein Fragezeichen. Aber weiter Fahrt beschreiten, wenn die Tage weichen. Es waren harte Zeiten, Jahre Zweifel, gerade bleiben, bis sie es endlich mal begreifen. Es waren harte Zeiten, Jahre Zweifel. ja, 5-8, Mike, check. Hier ist David P. vom Main Concept aus München auf Megalos neuer Platte auf Ewig 3. Dieser Track hier, King Styles mit Vasi, erschien im Jahr 1998 auf unserem zweiten Album Genesis Exodus und er entstand in einer Epoche unseres Schaffens, an die ich mich gerne zurückerinnere. Damals waren die massiven Töne jedes Wochenende bei uns in München, um beim Glam im Studio ihr Kopfnicker-Album aufzunehmen und haben bei mir gepennt. Naja, und als die Aufnahmen dann fertig waren, kam Vasi noch jedes Wochenende nach München, um mit Glam das Album zu mischen und hat bei mir gepennt. Und nach getaner Studioarbeit tagsüber saßen wir in nächtlichen kontemplativen Stunden bei mir zu Hause und haben diesen Text geschrieben. Auf dem Beat von Glamalicious mit Cuts von DJ Explizit. Main Concept halt. So viel dazu, ein bisschen History nebenbei. Und jetzt Fokus auf Megalos King Styles auf Ewig 3. 3. Das finale Kapitel. Calimero, Patimero. Das ist alles Arbeit, Partisero. Oh. King Styles, bing, bing, bing, step in Ring Styles, bring's gleich Beef, ihr wollt kein Rindfleisch. King Styles, bing, bing, bing, step in Ring Styles, bring's gleich Beef, ihr wollt kein Rindfleisch. King Styles, bing, bing, bing, step in Ring Styles, bring's gleich Beef, ihr King Styles, bing, bing, bing, step in Ring Styles, bring's gleich Beef, ihr wollt kein Rindfleisch. Diese Rapper können nicht rollen und sie klingen gleich. Diese Rapper können gut prollen, doch sie sind weich. Ein wahrer MC nimmt's Mike und der bringt's live. Ein Rapper heute denkt, er klingt tight, denn er trinkt Sprite. Trinkt Light, Uppercut das Kinn heil. Red mit deiner Mama, weil ihr Kind schreit. Bitte seit Beginn tight. Mache meine Mische seit der Kindheit. Mache mit euch Fischen keinen Shrimp-Fight. Ich habe meine Dues gepaid, ich verlang Profite. Meine Fresse will in Panorama-Strandmotive. Kille Beats, Cash und Titel sind schon lang Motive. Rede nicht mit Hatern, dicker Pantomime. Ich bin am Start, so wie Sprinterhände. Bring das Sample, ich bringe das Winterende. Andere Rapper sind am Ende. Keine Verbesserung im Rapper-Dschungel. Sie waren am Ball, doch haben sich jetzt verfummelt. Nicht on point wie Heckler-Wummen. Sag der Szene, mach dein Heckler-Woman, musste sein. Ich sah die Tür, wusste, ich muss da rein. Mach plus, plus, plus mit dem Reim. Schluss mit den 9-to-5. Primetime, Highlife, Highwand, guck wie die Muskeln scheinen. Zu viel gelaufen, als nicht lief, kleiner Muck mit Mein. Stand auf dünnem Eis, sah das Netz, schob den Puck hinein. Saubere Arbeit, dieses Biss kann so schmutzig sein. Nicht alles, was glänzt. Ist Gold, so wie Schmuckdesign. Sie sagen, ich hab einen Schuss wie ne benutzte Nein. Leg die Line so, als würden sie zu schnupfen sein. Will mich vom Frust befreien, will den Lohn für die Schufte rein. Juckt in den Fingern, als wird ne Kruste heilen. Was? Sie sagen, kratz besser nicht. On point, was ich mache, klapp, Messer, Stich. Geh tief wie Sacktreffer oder Dachdecker. Trips, pump den Sound und bin draußen wie ein Pappbecher. Chips, aha. Du weißt schon, diese Parkbank-Action. Alk hart am Echsen, werd ich Nahkampf-Raps bringen. Einfach so, für den Moment, auf ewig.